Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Wir haben heute Nacht eine Themennacht, ernstes Thema. Das Thema heißt Überfälle. Wer von euch ist schon einmal überfallen worden? Wie genau war das? Und wer von euch hat schon mal einen anderen Menschen überfallen? Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111. Oder die Faxnummer 0800 5678 110. Thema heute Nacht bei uns, Überfälle. Erste Anruferin, das ist die Kerstin und Kerstin ist 19 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Kerstin. Du bist überfallen worden? Ich wurde überfallen und zwar an der Tankstelle. Mhm. Und zwar zwei Personen kamen zu mir an den Nachtschalter, ab 11 Uhr ist bei uns Nachtschalter. Achso, du hast gearbeitet in der Tankstelle. Ich habe gearbeitet in der Tankstelle, genau. Also es war, wie spät war es? Um Viertel vor zwölf. Viertel vor zwölf, ja. Und dann kamen die zwei maskierten Menschen an und wollten einen Kasten Bier kaufen. Mhm. Also sie kamen nicht in den Raum rein? Nein, die kamen draußen. Ja. Und die Bierkästen gibt es bei uns nur drin. Und dann habe ich die Tür kurze Zeit geöffnet, habe ihnen den Bierkasten rausgestellt, wollte hinter die Theke wieder gehen und den Bierkasten, um die Tür zu schließen. Mhm. Und aber dazu kam ich erst gar nicht, weil die Leute sofort reingestürmt sind. Mhm. Und sie hatten Kapuzenpullis an und eine Kappe tief ins Gesicht gezogen. Wie viele Leute? Zwei? Zwei waren es, ja. Und sie haben mich dann mit dem Messer bedroht, ich sollte sofort das Geld rausgeben, sonst würde mir irgendwas passieren. Hast du es gemacht? Ja, natürlich. Ich habe sofort das Geld rausgerückt. Also ich war zuerst, ich weiß nicht, kam mir stundenlang vor, habe ich sofort das Geld rausgegeben. Ja. Und wie viel Geld war das? Ungefähr 2000 Mark. Ja. Das war nicht so viel. In diesem Moment, wenn da so etwas passiert, das ist ja die Horrorsekunde schlechthin. Mhm. Was ist dir da alles durch den Kopf geschossen? Ich dachte eigentlich nur an meine Familie, Gott, was könnte mir alles angetan werden und keine Ahnung. Also da war keine Sekunde irgendwie, dass du dachtest, ich muss die jetzt irgendwie austricksen, nee. Ich gebe denen das Geld nicht. Dazu kam ich überhaupt nicht. Ist auch richtig so, dass du so gemacht hast, ist ja auch richtig so. Ich habe ihnen also zuerst die Kasse geöffnet, dann habe ich, während ich die Kasse geöffnet habe und zu dem Geld gegriffen habe, habe ich unten an den Alarmknopf gedrückt. Ach, das hast du schon gemacht? Das habe ich schon gemacht, ja, das schoss mir als erstes durch den Kopf. Haben eigentlich alle Tankstellen so einen Alarmknopf? Ich denke schon, ja, natürlich. Und der war in deiner Reichweite, während du da an der Kasse zugange warst? Ja. Das ist ja auch mutig, ne? Das dann zu machen. Ja. Es besteht ja die Gefahr, dass die Täter einen dabei beobachten und man es dann dick und dreifach dann zurückkriegt, ne? Ja, nee, aber ich habe eben mit der rechten Hand das Geld rausgeholt und mit der linken Hand direkt neben die Kasse gefasst, sodass sie das gar nicht mitbekommen haben. Haben die gesprochen oder viel gesprochen währenddessen? Nein, gar nicht. Nur, ja, dann eben schnell, schnell, schnell. Und so, da hast du das Geld rausgegeben, hast den Alarmknopf gedrückt und wie ging es dann weiter? Ja, dann habe ich ihnen das Geld gegeben und sie waren eigentlich nicht zufrieden mit dem Geld, was so wenig war. Aber ihnen blieb ja nichts anderes möglich, als dann schnell zu verschwinden, weil sie waren auch in Zeitdruck natürlich. Kann man dann so sagen. Ja, sind sie dann weggelaufen. Ja. Und jetzt waren die aus der Tankstelle raus, aus deinem Raum da raus. Was hast du da gemacht im ersten Moment? Telefoniert? Polizei angerufen? Nochmal? Nee, ich habe mich erstmal hingesetzt hinter die Kasse auf dem Boden und war total schockiert. Ich dachte nur, scheiße, hoffentlich kommt die Polizei jetzt. Ja, und die Polizei kam dann auch. Wie lange hat das gedauert? 7 Minuten ungefähr. 7 Minuten, das ist eine gute Zeit, ja. Ja, und die Polizei kam dann. Der Chef wurde dann angerufen. Der kam dann auch sofort. Und ja. Hat man die Täter je gefunden? Ja. Hat man? Am nächsten Tag. Am nächsten Tag schon? Genau. Wie kam das denn? Am nächsten Tag kamen sie wohl wieder. Wie, in die Tankstelle? Genau, in die Tankstelle hinein. Aber da warst du nicht da? Ich war nicht da, aber die Polizei, ich weiß nicht, wie sie dazu kam, auf jeden Fall wurde die Tankstelle in der Nacht wieder ab 11 Uhr, wo der Nachtschalter halt beginnt, hat sich die Polizei im Lager versteckt, haben dann Kaffee getrunken, haben gewartet, die Tankstelle quasi überwacht. Wie verrückt, weil die hatten die Vermutung, dass die nochmal zurückkommen? Ja. Ach, aber warum hatten die Vermutung, weißt du das? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Und in der Tat, sie kamen zurück und sind dann von der Polizei gefasst worden? Genau. Kamen wieder mit der gleichen Masche, mit maskiert und... Ja. Und da ich eben auch die Beschreibung ihm gegeben habe, Kapuzenpullikappe, und genau so kamen sie. Und war da jemand wieder am Nachtschalter und wieder der Trick mit dem Bierkasten? Ja. Das ist aber ziemlich dämlich, ne? Wenn man natürlich, aber ich dachte vielleicht, weil eben dadurch, dass eben das Geld, die 2000 Mark wahrscheinlich zu wenig waren, weil man denkt natürlich an eine Tankstelle. Ist klar, ja. Kamen sie halt nochmal. Wie lange liegt das zurück? Ein Jahr. Ein Jahr. Musstest du auch vor Gericht aussagen? Nein, weil, ich weiß nicht, die Polizei hat sie dann sofort geschnappt. Es war ja verständlich. Ich habe dann gesagt, sie waren es. Und war ja ein Fall auf den anderen. Ja, obwohl du sie ja als das Gesicht ja nicht gesehen hattest von den Männern. Ne? Nein. Nee. Das ist dein Job gewesen, auch dann in der Nacht in der Tankstelle zu arbeiten. Genau. Und das ist ja eigentlich auch riskant, denn vor allen Dingen für ein Mädel, aber ich meine für jeden, das hat ja auch mit Frauen und Mann gar nichts zu tun, dann unter gewissen Umständen doch die Tür aufzumachen und da einen Kasten Bier rauszureichen. Ja, ich durfte es normalerweise nicht. Ach so, hast du denn dann einen auf den Deckel gekriegt? Nein, es ist ja eigentlich alles glimpflich verlaufen, weil das Geld wurde ja wieder gegeben. Ach, die hatten das an dem Tag noch nicht verprasst? Nee. Das war ja auch nicht so viel, aber... Deshalb hätte man das ja verpassen können. Hast du danach dann wieder Dienst geschoben an der Tankstelle? Ja, aber keinen Nachtschalter mehr. Da hatte ich jetzt panische Angst. Hat man schon Angst, ja. Ja, und ich habe nur noch tagsüber gearbeitet. Ja. Ein Überfall an der Tankstelle. Klassisch eigentlich, ne? So wie es leider Gottes immer wieder vorkommt. Aber es ist gut ausgegangen. Auf jeden Fall. Danke für den Anruf. Okay, danke. Tschüss, Kerstin. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Überfälle. Wer von euch ist, so wie Kerstin es gerade beschrieben hat, auch überfallen worden, vielleicht auch in einem ganz anderen Umfeld, vielleicht privat überfallen worden oder auf der Straße überfallen worden? Wie ist dieser Überfall ausgegangen für euch? Und gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der darüber erzählen will, der selbst schon mal einen Menschen überfallen hat oder eine Tankstelle überfallen hat oder eine Bank überfallen hat oder was auch immer? Telefonnummer 0800 5678 111, freie Telefonnummer, kostenfreie Telefonnummer, oder ihr könnt mir auch gerne faxen unter 0800 5678 110. Dana ist jetzt bei mir und Dana ist 18 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Dana. Auch ein Opfer? Ja, ich bin ein Opfer gewesen, also mehr oder weniger kann man das so sagen. Also es war so, muss ich erst mal zur Erklärung, es ist so, dass ich manchmal abends, am späten Abend mit Inlineskates nach Hause fahre und um Stress abzubauen und so weiter. Was heißt denn später Abend? Sehr später Abend? Relativ später Abend, beziehungsweise ich fahre teilweise so gegen 10 los, aber das kann schon mal vorkommen, dass ich die ganze Nacht fahre und dann Strecken teilweise von Bochum bis nach Düsseldorf zurückgehe. Wie bitte? Ja, die Inline-Skatern von Bochum nach Düsseldorf? Kann man, ja. Über Essen, Mülheim, Duisburg und dann runter. Ja, ich will es dir glauben, dass das geht, aber es ist ja auch schon ein bisschen schräg, dann die ganze Nacht zu fahren. Ja, ne? Das gebe ich zu, aber es brauche ich manchmal einfach so. Ja, da frage ich dich vielleicht gleich nochmal zu, warum das so ist. Jetzt erzähl erstmal von dem Überfall. Gut, ja. Also, ich bin in Unna angekommen, war gegen 2 Uhr morgens und und habe eine kurze Pause eingelegt und habe meinen Walkman bearbeitet und da kam mir, also habe mich so an die Straße gesetzt, da sind manchmal so Betonklötze und da habe ich mich draufgesetzt und da kam mir ein Mann im quadratisch praktisch Gutformat entgegen. Und als ich den auf mich zukommen sah, habe ich dann schon, ich habe Pfefferspray immer eigentlich dabei. Also so ein Tier kam dir entgegen? Oder was meinst du jetzt mit Quadratik? Nein, der war bestimmt 1,85 groß und relativ breit und groß. Und ich bin auch nicht ganz so groß von der Statur her. Ja. Und ich weiß nicht, also ich hatte schon so ein ungutes Gefühl und habe dann schon so mir das Pfefferspray bereitgelegt zur Vorsicht. Und er fragte mich dann halt, wie er nach Dortmund kommt, zu Fuß. Da dachte ich, ja, ist ja schon schräg, dass ich mit Skates von fahre, aber zu Fuß ist ja wohl... noch schräger. Und ich meinte nur, ja, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus und so hier in der Gegend. Und der lief an mir vorbei und packte mich dann von hinten, zog mir einen Pullover hoch und versuchte mich runter, also an der Straße ging es so abschüssig runter zu so einem Acker in die Büsche und da versucht er mich dann runterzuziehen. Also er ging erst ganz ein Stückchen an dir vorbei und packte dich dann ganz schnell von hinten. Ja. Sodass du schon Mund, gedacht hast, Mund und Nase zu. Du hast gedacht, die Gefahr ist vorbei, er geht eben an mir vorbei. Ja, klar, ja. Habe ich das gedacht, natürlich. Ja. Und ich muss auch sagen, also mein erster Gedanke war eigentlich, als er mir dann also die Hand über Nase und Mund und so gelegt hat, der hat irgendwas an den Fingern, gleich bin ich weg, gleich weiß ich nicht mehr, was mit mir passiert. Und du hattest in dem Moment gar keine Chance mehr, das Pfefferspray zu benutzen? Das hatte ich im Schoß liegen, aber ich habe mir das schon gekrallt, aber habe mich dann erst heftig gewehrt und habe das dann auch geschafft, dass ich mich umdrehen konnte. Wir sind dann zusammen auch hingefallen runter, also so die Böschung ein bisschen runter. Und ich habe mich dann halt geschafft, da ein bisschen rauszuwinden und habe ihm das dann halt volle Kanne in die Fresse gehauen. Also, ach, das war nicht irgendwie weggekullert, das Spray. Nein, ich hatte mir das mein erster Griff ging zu dem Pfefferspray und mit der anderen Hand habe ich versucht, die Hand von ihm wegzudrücken. Aber der hatte schon eine enorme Kraft, also es war schon... Volle Kanne Pfefferspray ins Gesicht. Ja, aber aus einer Entfernung von vielleicht 5 Zentimetern. Also der hat das so richtig schön abgekriegt. Was natürlich sehr schlimm ist, ne, für denjenigen. Und das macht den kampfunfähig. Ja, klar, ich habe es gemerkt. Ja, auf jeden Fall, er ist dann auch, also hat aufgeschrien und ist dann weggerannt und hoch die Böschung. Ich habe mir dann halt nur gedacht, nee, dich Schwein kriege ich, das machst du nicht mit mir. Und bin dann halt hoch und bin hinterher. Hinterher? Ja, weil, hab ihn dann halt angebrüllt. Also war auch erst relativ erstaunt, dass ich da hinterher bin. Na, allerdings, ich würde jetzt denken, du bist froh, dass der abhaut und du haust auch in die andere Richtung ab. Ja, nee, weil ich lasse was ich mit mir machen, sag ich mal einfach so. Gut, also. Und ich finde es einfach, nein, ich war in der Situation, ich weiß nicht, ängstlich war ich vielleicht gar nicht unbedingt, ich war wütend. Wütend, war ja, so hört sich das an, ja. Ich war tierisch wütend. Ja, also hinterher. Und auf jeden Fall habe ich ihn dann angebrüllt, dass er stehen bleiben soll und dass er sich's aussuchen kann. Ich rufe jetzt die Polizei dann gleich. Und er ist aber immer so weitergerannt und konnte aber gar nichts sehen und war ziemlich am Heulen eigentlich. Und ich bin dann halt immer weiter hinterher und hatte in der Aufregung auch ganz vergessen, dass ich selber ein Handy dabei hatte und so weiter und so fort. Habe dann versucht, ein Auto anzuhalten. Aber kein Arsch hat gehalten. Kein Mensch. Keiner hat angehalten. Ich habe dann mich vor ein Auto gestellt, das angehalten. Aber als ich dann zum Fenster gefahren bin, um den Fahrer zu fragen, können Sie bitte die Polizei rufen, der trat aufs Gas und weg. Also es war ziemlich, das fand ich eigentlich noch unter anderem am schockierendsten. Noch vielleicht haben die Leute auch Sorgen gehabt, kann man ja auch verstehen, dass das ein Trick irgendwie ist, ne? Ja, kann natürlich auch sein, aber okay, in so einer Situation denkt man natürlich nicht dran. Ich bin natürlich immer wütender und ich war total hilflos. Also so, und jetzt fuhr der wieder weg, der eine Autofahrer. Wie ging das denn weiter zwischen dir und dem Täter? Ja, der ist halt immer weiter gelaufen, aber konnte wenig sehen und auch nicht sehr schnell und so weiter und so fort. Und immer weiter die Straße lang, ich bin halt hinterher und dann irgendwann war da ein Rollerfahrer auf der Straße und den habe ich dann angehalten. Und in der Situation, also habe dann kurz mit dem gesprochen, ob der vielleicht irgendwie die Polizei rufen kann. Und in dem, also der Täter ist dann im Prinzip so einen Berg hoch zum Parkplatz und da hatte der sein Auto stehen. Ach so. Und ich habe dann auch später von der Polizei erfahren, dass der mich vorher schon gesehen hatte und mich verfolgt hat mit dem Auto und dann später das abgestellt hat und mir entgegengekommen ist. Ist der denn dann mit dem Auto abgehauen? Ja. Das könnte der, das wundert mich aber, wenn der so volle Pulle das Zeug in die Augen bekommt. Ja, mich hat's auch gewundert, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Auf jeden Fall, er kam wohl auch nicht weit. Also ich weiß nur, er ist dann weg und ich habe mir die Autonummer gemerkt, habe dann gedacht, ja, damit kriegen wir den auf jeden Fall. Ja. Und der Rollerfahrer hat dann auch die Polizei gerufen. Wie ist denn dann deine Nacht ausgegangen? Irgendwo auf einer Polizeistation als Zeugin? Ja, im Prinzip schon, ja. Mensch, Dana, das ist ja wirklich eine harte Sache, dass du so mutig bist und dann hinterhergelaufen. Was hättest du denn mit dem gemacht, wenn du den eingeholt hättest? Ich habe den ja immer eingeholt, aber ich bin immer nur so in Sicherheitsabstand um ihn rumgefahren. Ja, aber nebenher. Das war ja wahrscheinlich auch fast schon wieder lustig, sich das anzugucken, wenn es nicht so ernst gewesen wäre. Wahrscheinlich schon, ja. Was wolltest du denn mit dem, was wolltest du denn eigentlich? Ich wollte einfach nur nicht, dass er auf Nimmerwiedersehen verschwindet und dass die Polizei dann nicht mehr kriegt. Also verrückt. Wolltest du ihm denn nochmal vielleicht noch eine Ladung von dem Pfefferspray ins Gesicht sprühen? Nee, das habe ich nicht gemacht. Ich habe ihm angedroht, aber ich meine, der war sowieso schon eigentlich so hilflos. Und ich bin da eigentlich auch nur hinterher, weil ich nicht wollte, dass der... Also es ist insofern schon sehr mutig, weil man sagt ja, ein gereiztes Tier, ne, bei Tieren sagt man das so, wenn man die reizt, sind die noch verrückter. Das gibt es ja bei Menschen auch. Es hätte ja auch sein können, dass der, nachdem er vielleicht so ein bisschen wieder sieht, umso heftiger auf dich zugeht und dich hätte zusammenschlagen können. Ich habe ja Sicherheitsabstand. Ja gut, aber man weiß ja, das kann ja alles passieren. Ja, aber in der Situation, ich weiß nicht, ich war einfach nur wütend. Was ist jetzt aus der Geschichte geworden? Ist der Typ verurteilt worden? Das läuft noch. Also das ist vor einem halben Jahr passiert. So. Und was ich herausgefunden habe bei der Polizei dann auch, der ist vorbestraft wegen Vergewaltigung. Oh Mann, also, Mann. Da hast du aber wirklich dann wirklich Schwein gehabt, ne? Ich glaube ich auch eigentlich schon, ja. Und Gott sei Dank, dass du das Spray bei dir hattest. Das war deine Rettung, ne? Ja. Und das Seitdem habe ich das nicht mehr im Rucksack gehabt, sondern immer vorne im Schützer. Vielleicht solltest du einfach auch nicht immer nachts durchs Ruhrgebiet fahren mit deinem... Ja, ich weiß, aber das... Jetzt erkläre mir doch bitte noch am Schluss, wieso du so jeck bist und machst solche Dinge. Ja, das kann ich dir im Prinzip, also es hat was mit meiner Kindheit zu tun einfach. Ich habe sehr viele Probleme dadurch bedingt und ich muss einfach nachts, fällt mir manchmal die Decke auf den Kopf. Ah, also eine komplizierte, lange Geschichte wäre das. Genau. Wenn wir das jetzt, was machst du beruflich? Du sagst, dass du oft Stress hast, und um Stress abzubauen? Ja, nein, das hat nichts mit dem Beruf zu tun. Ach so. Ja. Aber du hast wahrscheinlich jetzt seit diesem Vorfall doch mehr Angst, nachts zu fahren, ne? Oder nicht? Ja, also ich bin vorsichtiger, sage ich mal. Mhm. Aber Angst, ich weiß nicht, ich hatte in der Situation auch eigentlich gar keine Angst. Ich war nur wütend eigentlich, wirklich nur wütend. Und ich bin immer noch wütend. Wie oft, also, ich komme ja nicht so hinweg, wie oft kommt das denn vor, dass du mit den Inlinern durch das Ruhrgebiet nachts fährst? Also... Ich sag mal, vor einem Jahr hat das angefangen. Ja. Und dann war das jede Woche mindestens zweimal. Aber ist die ganze Nacht momentan, die ganze Nacht ist ja dann auch teilweise gelaufen, schon gelaufen. Also wenn ich von Bochum bis nach Neuss gefahren bin, konnte das schon mal die ganze Nacht dauern. Ja, du musst ja dann wieder zurück, ne? Wo du? Ja, mit dem Zug. Ach, dann fährst du mit dem Zug zurück. Weil wenn das 9 Stunden am Stück sind, dann bin ich scheintot. Weil sehr bizarr. Vielleicht sollten wir in einem anderen Kontext mal darüber uns noch mal unterhalten. Das passt jetzt nicht so richtig in die Sendung. Ich weiß gar nicht, ob du das möchtest überhaupt. Ja. Aber mutig, eine mutige junge Frau von 18 Jahren, Dana, die den Täter in die Flucht geschlagen hat, ne? Kann man so sagen. Tja. Ja. Alles Gute. Danke für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss, Dana. Gertrud, 45 Jahre alt. Guten Morgen, Gertrud. Ja, guten Morgen, Domia. Hallo, Gertrud. Was mir also passiert ist vor circa 10 Jahren, ja, war ein Banküberfall. Ja. Das war in einer kleinen Sparkassenfiliale in Hüngen. Das ist so ein kleiner Stadtteil von Alsdorf, der Aachen. Ja. Und es war also kurz nach Karneval und der Täter kam rein, hatte eine weiße Plastiktüte über seinen Kopf. Du warst Kundin oder hast du gearbeitet? Nein, ich habe da gearbeitet. Ach, du hast gearbeitet? Ja. An der Kasse sogar? Ja, ich war damals Schalterangestellte. Mhm. Ich arbeite so über Ultimo und ich hatte also das Pech, ausgerechnet an diesem Tag in der Geschäftsstelle zu sein. Mhm. Und ich erinnere mich da sehr genau dran. Der Täter kam also rein und schrie Überfall. Mhm. Und im ersten Moment habe ich gedacht, es sei ein verspäteter Karnevalsscherz gewesen. Mhm. Aber ich merkte dann ganz schnell, dass es nicht so war. Wie sah der Täter denn aus? Auch maskiert? Ja, er hatte eine weiße Plastiktüte über seinem Kopf. Und ach so, die Augen nur Schlitze geschnitten. Ach so. Mhm. Und eine Kundin, die in der Schalterhalle war, erhielt dieser Kundin eine Pistole vor den an die Schläfe. Sie war also hauptbetroffen. Mhm. Und schrie also Überfall und Geld raus. Und meine noch sehr junge, etwas unerfahrene Kollegin damals saß mir gegenüber und suchte den Alarmknopf. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich so leicht mit dem Kopf geschüttelt habe. Also ich soll es auf keinen Fall machen, weil der Täter auch sehr nervös war, verständlicherweise. Und er hat dann circa 16.000 Mark bekommen. Die Kollegin hat den Alarmknopf nicht gedrückt? Nein, das war zu gefährlich. Er hielt uns auch mit der Waffe im Schach. Weil die gehen natürlich davon aus, dass da ein Alarmknopf ist, in der Sparkasse sowieso, in einer Bank. Ne? Genau. In deiner Reichweite war der nicht, der Alarmknopf? Ja, also ich hatte auch einen, doch. Aber es war mir einfach zu gefährlich, dass er sehen würde, dass wir an diesem Knopf hantieren. Denn es ist ja bekannt, dass so ein Knopf in jeder Geschäftsstelle... Mhm. Wenn man die... Kurze Zwischenfrage, bevor du weiter erzählst. Wenn man diesen Knopf drückt, schrillt dann eigentlich auch ein Alarmsignal in der Filiale, in der Bank? Oder nur bei der Polizei? Nur bei der Polizei. Achso, also der Täter bekäme davon gar nichts mit? Nein, nein. Aber er würde trotzdem die Handbewegung natürlich sehen und wissen, was man macht. Ja. Gut, und also er hat dann die 16.000 Mark bekommen von dir oder von deinem... Von dem Kassierer. Und der Kassierer saß damals noch, das war vor 10 Jahren, in den Banken noch so, in einem kleinen Glashäuschen. Genau. Ja. Achso, ich dachte, du hättest in dem Glashäuschen gesessen. Nee, ich war das nicht. Mhm. Ja, und er hat sich dann bedankt. Es fiel doch noch etwas Geld auf die Erde. Das hat er teilweise noch aufgehoben und war auch sehr schnell wieder weg. Mhm. Und das Interessante daran ist, oder das Tragische, dass, denke ich mal, dass diese Leute gar nicht drüber nachdenken, wie lange man dieses Trauma mit sich rumschleppt. Mhm. Die ganze Sache ging wahrscheinlich in ein paar Minuten über die Bühne. Ein paar Minuten war das, ja. Der ist dann über alle Berge oder hat man den gefasst? Nein, man hat ihn nicht bekommen. Er hat ihn nicht gefasst. Nee, der ist nicht gefasst worden. 16.000 Mark ist ja auch nicht viel. Dafür so einen ungeheures Risiko einzugehen und so viel anzurichten auch, ne? Oder Umständen an, unter Umständen anrichten zu können. Mhm. Aber ich meine, das würde sich auch nicht rechtfertigen oder lohnen, nicht, dass man mich missversteht, wenn er da jetzt 100.000 Mark geklaut hätte. Natürlich. Mhm. Ja, und auch die Täterbeschreibung. Also wenn ich mal drüber nachdenke, wir waren zu dritt, es wurden also drei verschiedene Menschen beschrieben. Ne? Mhm. Ja, man ist ja unter Schock, man ja. nimmt das ja vielleicht, jeder nimmt das anders wahr. Ne? Ja, aber es ist eben auch erstaunlich, und das ist das Tragische daran, wie lange man braucht, bis man das verarbeitet hat. Wie lange? Ist das jetzt 10 Jahre her? Das ist 10 Jahre her. Wie lange hast du gebraucht, um dass es sich so ein bisschen absackt in dir? Ja, bei jedem lauten Geräusch in der Bank sind wir noch zusammengezuckt. Mhm. Ne? Also ich bin nicht gerade sehr empfindlich. Ich weiß noch, ich wollte in die Küche gehen und Kaffee holen. Ich konnte also keine 2 Kaffeetassen mehr tragen. Mhm. Was passierte denn auch dann unmittelbar, nachdem der Täter raus war? Was ist dann so für eine Atmosphäre? Ich stelle mir vor, eine ganz, ganz bizarre Atmosphäre in so einer Filiale, in so einem Kastenraum. Ja, wir haben uns zunächst auch um die Kundin gekümmert. Was sagt man da? Dass das Schlimmste erlebt hat, denn sie hat ja direkt den Revolver an der Schläfe. Mhm. Wir waren ja noch etwas, ich sag mal so 2-3 Meter von ihm weg. Mhm. Er ging zwar mit der Pistole mal so rund im Raum, aber wir waren nicht so stark bedroht jetzt wie diese junge Frau. Mhm. Also es war ganz klar angedroht, wenn ihr mir das Geld nicht gibt, dann erschieße ich diese Frau hier. Ja. Mhm. Wie schnell kam dann die Polizei zu euch? Ich kann bloß sagen, also 10 Minuten, 5 Minuten, das ging ruckzuck. Mhm. Ganz schnell kam auch die Presse. Mhm. Und dann wurden eben diese Täterbeschreibungen von uns gemacht, die eben ganz verschieden ausgefallen sind. Mhm. Also ich will nur sagen, man hat es unheimlich lange in den Knochen noch. Ne? Mhm. Würdest du sagen, dass es heute einigermaßen verdaut ist? Ja, heute ja. Heute ja. Ja. Mhm. Ich meine, man muss auch in diesem Job, ich bin bis heute noch in diesem Job, man lebt damit und man darf auch nicht jeden Tag darüber nachdenken, dass es passieren kann. Mhm. Nochmal eine Frage zu den Alarmknöpfen. Wenn du das überhaupt sagen darfst, dann sag, dass du es nicht sagen darfst. Wie viel gibt es denn überhaupt in so einem Kassenraum, in so einem Raum? Ja, in so einer kleinen Geschäftsstelle eben wesentlich weniger als... aber schon mehrere, großen, ne? Aber es sind mehrere da. Es sind auch Kameras, die laufen. Mhm. Aber dadurch, dass er so maskiert war, konnte man ihn nicht erkennen. Wäre es ja nicht klüger, wenn man die auf dem Boden anbringen würde, dass man mit dem Fuß drauf drückt, eben, dass ein Täter gar nicht die Handbewegung sieht? Ja, aber Domian, ich denke mir, dann hätten wir alle 10 Minuten die Polizei im Haus. Ja, wenn die dann aus Versehen drankommen. Die Gefahr ist, es passiert auch so schon mal. Ich arbeite jetzt bei einer größeren Bank, dass wir Fehlalarm haben. Mhm. Klar, natürlich, das würde dann wahrscheinlich nur öfter passieren. Ja. Hat dir irgendjemand von der Bank, von der Polizei, von wem auch immer geholfen oder euch geholfen, das zu verarbeiten? Nein, das ist damals eigentlich nicht passiert. Mhm. Wir haben zwar von der Direktion der Sparkasse jeder einen Frühstückskorb bekommen, aber das war einfach nur lächerlich. Ja, ne? Das ist wirklich lächerlich, allerdings. Nee, uns ist da zwar angeboten worden, an dem Tag nach Hause zu gehen. Ja gut, ich meine, wer jetzt da eine psychologische Behandlung gebraucht hat, wir haben es damals nicht gemacht, uns hat es keiner gemacht. Eigentlich müsste ja von Seiten der Banken vielleicht sogar schon prophylaktisch irgendwie so Seminare angeboten werden, wie man sich verhält in einer solchen Notsituation. Ja, die werden auch angeboten. Und zwar, ich glaube, einmal im Jahr bekommen wir also diese Informationen, was genau in so einem Fall zu tun ist. Da sind schon genaue Anweisungen, die zu befolgen sind. Vor allen Dingen, dass niemand in Gefahr gebracht wird. Nur gibt es ja, ich habe das vorhin die Kerstin auch gefragt, die in der Tankstelle überfallen wurde. Ja. Nehmen wir mal an, du hättest an dem Geldschalter gesessen, ja genau, in dem Glaskasten. Wäre es für dich eine Sekunde der Überlegung gewesen, den irgendwie auszutricksen, oder wäre für dich auch klar, sofort Geld geben? Nein, ich weiß sogar von einem Fall bei der Bank, wo ich jetzt arbeite, dass ein Auszubildender nach einem Überfall den Täter verfolgt hat. Und er hat also noch ganz große Probleme bekommen, weil das also nicht unsere Aufgabe ist. Also ihr habt von Seiten auch eures Arbeitgebers klare Anweisung geben und keine Menschenleben gefährden. Ja, das ist erstes Prinzip, ja. Mhm. Ist ja auch wirklich richtig so, ne? Ja. Es ist auch dumm, einem solchen Täter hinterherzulaufen. Man gefährdet ja nun hochgradig sein eigenes Leben, ne? Ja, natürlich. Vielleicht sogar noch andere Leben auf der Straße, wenn der wild um sich schießt oder irgendwas macht. Ja, er wird ja unberechenbar in diesem Augenblick, ne? Ich wünsche dir für deine weitere Arbeit in der Bank, in der Sparkasse, keine Überfälle mehr. Gerhard. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Stefan, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Jürgen, hallo Stefan. Ja, also ich beziehungsweise mein Freund und ich wurden Opfer eines Überfalls. Ja. Das ist circa 3,5 Jahre her. 1,5 Jahre ist das her. Mein Freund und ich waren bei der Bundeswehr in Eifel stationiert und hatten einen Tag früher frei bekommen und haben das natürlich ausgenutzt, sind direkt nach Hause gefahren. Mit dem Zug am frühen Abend von Koblenz nach Köln sind wir gefahren. Wir mussten in Köln nochmal umsteigen. Ja. Es war alles recht friedlich, wir waren gut gelaunt und kurz vor Köln-Deutz, dem Deutzer Bahnhof, stiegen dann zu uns ins Abteil, das war ein Sechsabteil, wo man halt die Tür zumachen kann und auch diesen schäbigen Vorhang vorziehen kann. Kamen dann zwei ausländische Mitbürger zu uns ins Abteil, die haben die auf circa Mitte 20 geschätzt, sehr markant. Einer war hoch wie breit, ein Schrank, also der sah schon furchterregend aus, kahl geschoren. Der andere fies, schick gekleidet. Fies, schick gekleidet. Ja, absolut. Also wie ein Zuhälter. Ja. Ja. Und die kamen zu uns ins Abteil, unterhielten sich auch in einer Sprache, die wir überhaupt nicht verstanden haben. Einer saß mir gegenüber, der Schicke, und dieser Schrank, der saß links neben meinem Freund, neben dem Christoph. War das eigentlich nötig, dass die in euer Abteil kamen? War alles andere belegt? Ja, wir konnten ja nicht in die anderen Abteile hineinschauen. Nee, aber man kriegt das ja so mit, ob der Zug voll ist oder nicht so. Also er war relativ voll, das haben wir dann im Nachhinein dann gesehen. Jedenfalls kamen die zu uns in Abteil, wir hielten die auch für etwas angetrunken, weil die auch etwas laut waren. Und deswegen haben wir uns auch erstmal nicht gewundert. Ja, die unterhielten sich in einer fremden Sprache. Und dann wurde es schon etwas komisch, die Stimmung in dem Abteil, weil immer wieder Worte fielen, immer Worte wiederholt wurden, die wir nicht verstanden haben. Aber das wurde schon merkwürdig, irgendwie die Stimmung in dem Abteil. Zumal die sich auch nicht angesehen haben, während sie sich unterhielten. Die haben sich nicht angesehen? Die haben sich nicht angesehen. Das ist ja sehr unheimlich schon. Ja, ja, allerdings. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie das gemacht hat, unbemerkt hat dieser schicke Mensch vor mir den Vorhang zugezogen von dem Abteil. Das habe ich aber erst gar nicht gemerkt. Und dann wurde dann halt gefragt, wie spät es ist. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Dann wurde es aber Deutsch. Und ja, und ich hatte keine Uhr bei mir, aber mein Freund hatte eine an und sagte ihm halt auch die Uhrzeit und zeigt halt seine Uhr hoch und da meinte der Schrank halt, oh, das war eine coole Uhr, zeig mal. Und mein Freund hielt die Uhr aber noch auf Distanz, zog die aber schon zurück, weil der Typ danach greifen wollte und sagt, gib mal her. Nein, gebe ich nicht. Und dann meinten beide gleichzeitig, denkt ihr, wir wollen euch abzocken, braucht ihr keine Angst haben, das hätten wir schon längst getan, das sähe dann so aus. Und in dem Augenblick zieht der Schrank eine Waffe, einen Revolver, und knallt den Revolver meinem Freund mitten ins Gesicht. Volle Möhre, es hat geknackt. Mein Freund hatte irgendwie zur Seite geguckt, er hätte ihn also nicht auf der Seite, auf der Nase, sondern am Jochbein. Der konnte gar nicht reagieren, so schnell ging das. Das ging ruckzuck, es ging super schnell. Da hatte keiner mit gerechnet. Und es knackte nur und das Blut, das lief wirklich in Strömen, lief in ihm im Gesicht runter. Und du? Ich war wie erstarrt. In dem Augenblick war ich ich war hochkonzentriert. Ich dachte, jetzt bloß nichts falsch machen. Ja, der Typ mir gegenüber sagt, so, jetzt, Sachen rausrücken. Habt ihr Geld bei euch? Ich habe ihm gesagt, ich habe kein Geld bei mir. Ich hatte auch alles in Seesack verpackt. Wart ihr eigentlich beide in Uniform? Nein, wir waren. Das Einzige, was uns gekennzeichnet hat als Soldaten, war halt der Seesack. Den hatten wir unter dem Sitzen verstaut. Was hast du ihm dann gegeben? Was habt ihr ihm dann gegeben? Ich habe ihm gar nichts gegeben. Der hat mich abgetastet. Der andere hatte meinem Freund die Waffe an die Schläfe gehalten. Mein Freund hatte das Gesicht in den Händen und hat irgendwie das Blut aufgefangen. Aber irgendwie ein bisschen hat man ja immer bei sich. Und wenn es 50 Mark sind oder so. Ja, das hatte ich aber alles im Seesack. Also er hat bei mir nichts gefunden. Ja. Nachdem er bei mir nichts gefunden hatte, hieß es bei meinem Freund, steh auf. Ich blieb dann aber auch irgendwie auch gleichzeitig stehen. Und mein Freund wurde abgetastet. Die Hosentaschen. Und während dein Freund abgetastet wurde, wo war die Waffe? Bei ihm an der Schläfe. An der Schläfe. An der Schläfe. Ja, ja, ich dachte jetzt bloß nichts falsch machen, sonst kriegt er was ab. Aber dann fühlten sie was bei ihm, bei dem Christoph, und ich hörte, wie der sagte, das ging wie ein Schlag, war das. Sagt er, so, da ist was, jetzt verpass ihm eins. Und in dem Augenblick hat er gesagt, jetzt müssen wir hier raus, sonst endet das hier ganz böse. Da habe ich weiß nicht wie, ich konnte an dem Typ vorbeigreifen, den Türgriff von dem Abteil aufreißen und aus dem Abteil sprengen. Und mein Freund hat irgendwie geschafft, hinterherzukommen. Aber auch nur halb, weil in dem Augenblick, wo er sprang, hat dieser Schrank die Waffe, hat wieder voll ausgeholt und im Flug dem die Waffe über den Schädel gezogen. Da macht es nochmal Klack. Und dann hat er eine Wahnsinnsplatzwunde oben auf dem Schädel drauf. Und jetzt lief es auch oben auf dem Schädel, über den gesamten Kopf drüber, das Blut, wie in Strömen. Also das hörte gar nicht auf. So, jetzt warst du aber schon auf dem Gang. Ich lag im Gang und mein Freund lag auch im Gang. Und das müssen die anderen noch jetzt mitbekommen haben, die in den... Ja, die haben große Augen gemacht in den anderen Abteilen, aber es kam keiner raus. Wir hatten es also nur eilig, von dem Abteil wegzukommen, denn wir liefen langsam in den Bahnhof ein und die Typen waren damit beschäftigt, die Sachen zusammenzukramen. War das jetzt alles passiert zwischen... Das war kurz vor Deutz. Also kurz vor Deutz. Zwischen der letzten Station vor Deutz, ich weiß nicht, welche das war, und Deutz. So, wie ging es dann aus? Ja, wir sind durch den Zug gelaufen, ich habe geschrien wie am Spieß und mein Freund, der blutete. Also, und der konnte trotz der schweren Schläge laufen? Der konnte laufen, ja. Und sind die nicht hinter euch hergelaufen? Nein, die waren halt beschäftigt, die Sachen zusammenzukramen. Mhm. Aber die Leute, die haben uns angeguckt mit also riesen Augen, die haben überhaupt nicht reagieren können, die waren selbst wie erstarrt. Wir sind durch den gesamten Zug nach vorne gelaufen, haben im letzten Abteil den Schaffner gefunden. Der hat uns im Abteil versteckt und hat die Polizei verständigt. In dem Augenblick liefen wir in den Bahnhof ein. Die Typen waren natürlich direkt raus aus dem Zug. Und ja, die Polizei kam dann. Aber die Polizei war nicht vor dem Zug da? Nein, das ging alles schnell. Schade, ja, pass auf. Die kamen zu uns in Abteil, die Polizei. Wir gingen zusammen in unser Abteil und haben geguckt, was übrig blieb von denen. Das Einzige, was übrig blieb, war meine Hausschlüssel und Theodor Fontanes Effi-Brief. Also belesen waren Sie nicht? Anscheinend. Sie wollten kein Interesse daran. An Effi-Brief waren Sie nicht interessiert? Nein, anscheinend nicht. Naja, jedenfalls sind wir dann halt zum Eingang gebracht worden vom Bahnhof. Da wartete dann der Krankenwagen. Mein Freund musste halt verarztet werden. Das Blut musste erstmal irgendwie gestoppt werden. Sind die erwischt worden irgendwann? Die sind tatsächlich erwischt worden. Und zwar noch eine Stunde später, nach dem Überfall, sind die erwischt worden. In Köln irgendwo? In Köln. Ja. Es wurde schon dunkel. Ich hatte sie anscheinend so gut beschrieben und die hatten sich so auffällig verhalten, dass sie erwischt wurden. Das ist ja wirklich eine sehr schlimme Geschichte, was einem in der Bahn abends passieren kann oder nachts passieren kann. Niemand. Ja, doch, ich glaube schon. Also das ist manchmal, ich fahre auch oft nachts Bahn, wo ich auch so denke, wer weiß, was hier alles so schon passiert. Also es war ja früher Abend, ne? Also der Zug war, es war auch relativ belebt. Naja, und es war ja keine Bimmelbahn irgendwie. Wie schwer war dein Freund verletzt? Also er hatte riesige Platzwunden, zwei Stück. Er hatte Gott sei Dank nicht das Jochbein gebrochen und auch nichts am Schädel selbst. Aber er musste mit zig Stichen genäht werden. Das klang nämlich gerade heftig, was du erzählt hast. Es sah auch heftig aus. Also wirklich, der sah aus, der es war wirklich, die gesamte Haut und Haare war alles voller Blut. Schlimmer Überfall in der Bahn. Ja. Und gut, dass sie erwischt worden sind. Das ist 3,5 Jahre her, sagst du. Ja. Zu was sind die verurteilt worden? Der eine, der zugeschlagen hatte, zu 1,5 Jahren auf Bewährung, trotz Vorstrafenregister wie ein Einkaufszettel. Und der andere, da durfte man seltsamerweise bei der Urteilsverkündung nicht dabei sein, weil er bereits ein Bewährungsverfahren laufen hatte. Und was da rauskam, haben wir letztendlich nicht erfahren. Was waren das nun für Landsleute? Das war, der zugeschlagen hatte, war ein Marokkaner. Und der auf Bewährung draußen war, das war ein Tunesier, dieser Fall. Wohl 10 Jahre jünger, als wir sie geschätzt haben. Also die waren minderjährig. Also, auch eine schlimme Sache. Allerdings. Hoffentlich passiert auch dir in der Bahn nie wieder was. Würde es bestimmt nicht. Alles Gute, Stefan. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. 1.33 Uhr, 20 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr, 24 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Überfälle. Ich möchte mit euch reden, die ihr schon mal einen Überfall erlebt haben müssen und vielleicht auch mit Leuten, so sie sich trauen, die einen Überfall schon mal ausgeübt haben, also Täter waren. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist Markus. Markus ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Markus. Opfer oder Täter? Ja, also ich bin Opfer. Mhm. Und zwar war das dieses Jahr im Februar, 21. Februar. Mhm. Und ich war mit meinem Freund, das war 18 Uhr, wir waren im Supermarkt einkaufen und hatten die 150 Meter nach Hause zu gehen. Jeder trug zwei Tüten und da kam uns ein Mann entgegen. Ich hatte den gar nicht so bemerkt und der passierte uns und meinte dann Schweine, Schweine. Und ich habe gedacht, was ist nun los? Und mein Freund drehte sich also um und fragte, wieso Schweine? Ihr kanntet den nicht, habt ihr noch nein, nie gesehen? Nein, wir haben noch nie gesehen. Ja. Noch nie gesehen vorher. Und dann kam er, drehte er sich um auch und stand also meinem Freund fast auf den Zehenspitzen und sagte, Schweine, Schweine, warum guckt ihr mich an oder warum guckst du mich an? Mhm. Und mein Freund sagte, also, ich gucke jeden an, also der mir da entgegenkommt, ohne irgendeine Bedeutung oder so. Mhm. Und dann guckte er, also es dauerte so 10 Sekunden, einen tiefen Blick in die Augen und dann nochmal Schweine, Schweine und drehte sich um und ging. Ja. Und wir gingen also auch zur Wohnung, die restlichen 60, 70 Meter und standen an der Haustür und dann fiel mir ein, als notorischem Raucher, ich habe noch Zigaretten vergessen, ich muss nochmal zurückgehen. Mhm. Und ich war dann gerade so 5 Meter von der Haustür entfernt und da bog er, dieser Mann, wieder um die Ecke und nahm mir gegenüber eine furchtbar drohende Haltung entgegen und habe ich gesagt, Mensch, beruhig dich doch. Mhm. Und daraufhin bekam ich schon ein Messer in den Rücken gerammt. Und du bekamst ein Messer in den Rücken gerammt? Ein Messer, ein richtiges Messer. Mhm. Das hast du aber nicht gesehen, dass er das gezogen hat? Nee, oder? Nee, ich habe also auch... Moment, der stand vor dir, der Typ. Ja, er stand und hat vor sich dann mir so und dich quasi umarmt und das Messer von hinten reingedrückt, oder wie? Genau, also mit der rechten Hand hinten in die linke Schulter rein. Also einmal so um den Rücken rum und mir das Messer in den Rücken reingerammt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man ein Messer in den Rücken bekommt? Schmerzt das in der ersten Sekunde? Also in der ersten Sekunde bist du im Überlegen, was war das denn jetzt eigentlich? Realisiert man das überhaupt? Nee, also ich habe das irgendwie überhaupt nicht realisiert. Aber du hast schon kapiert, dass der da irgendwas gemacht hat oben an der Schulter. Genau, also irgendwas hat er gemacht, aber was, ich weiß es nicht und es hat wehgetan, aber irgendwie, man ist auch so überrascht, man natürlich, rechnet ja, da nicht absolut mit. Absolut nicht, nein. Ja, nee, und dann, weil erzähl weiter. Dann, man war einkaufen und heute Abend machen wir einen gemütlichen Abend und wir kochen zusammen. Ja. Und okay, also was? Wie ging es dann weiter? Er ist dann auf meinen Freund zu und hat den niedergeschlagen und wollte dann auf ihn eintreten und... Achso, ich dachte, dein Freund wäre zurückgeblieben. Du wolltest ja, alleine. Ja, genau. Er ist dann weiter, also ich bin stehen geblieben und er ist dann weiter Richtung Haustür, diese 5 Meter. Ja, das war alles nicht weit auseinander. Ja, und hat dann meinen Freund niedergeschlagen und wollte ihn am Boden liegend zusammentreten und ich bin dann hingerannt und habe ihn weggerissen. Und dabei ist er so mit der Seite gegen Laternenpfahl oder wie gestoßen und ich habe ihn losgelassen und dann sollte das auch so sein, Schluss aus jetzt, reicht. Mhm. Und daraufhin zog er eine Pistole und hat die erst auf meinen Freund gerichtet und das dann... Glaube ich, das mitten am Tag quasi, am frühen Abend. Das war am frühen Abend, ich meine im Februar ist es noch dunkel, also um diese Uhrzeit war es schon stark dämmerig. Also er zog die Pistole und dann? Hat er, ich habe die Pistole gesehen und habe mich umgedreht und bin weggerannt, auch einfach um Aufmerksamkeit weg, also auch von meinem Freund. Und dann hat er also von hinten auf mich geschossen und die Kugel ist in den Oberschenkel eingedrungen, durch das gesamte Bein durchgejagt und ist am Knie zum Stehen gekommen. Das, ja, und dann? Ja, und dann lag ich da im Salat. Ja gut, aber dein Freund war noch da und der Täter war auch noch da. Mein Freund war noch da und der hatte sich inzwischen aufgerappelt und ich rief ja auch die ganze Zeit dann auch, also nachdem er mir das Messer in den Rücken gerammt hat, rief ich also auch laut, Hilfe, Hilfe, Polizei, Überfall. Und aber also durch den Schuss allein muss da dann schon große Aufmerksamkeit erregt worden sein. Genau. Wie endete das Ganze dann? Das endete, dass der Mann weggelaufen ist und Polizei kam natürlich und Krankenhaus, Not-OP und so weiter. Und 5 Tage später hat der Mann dann in Hamburg dieses Handgranatenattentat gemacht. Also da hat er auch völlig unbegründet wieder mit einem Ehepaar vor einem Sportstudio eine Schlägerei angefangen und hat den Mann niedergeschlagen. Ehepaar rief Polizei, Polizei kam Personalien feststellen, er mit einer Hantel die Schaufensterscheibe vom Sportstudio eingeschmissen und hat sich mit der Polizei eine wilde Schießerei geliefert, einen Lieferwagen gekidnappt, 30 Polizeiwagen quer durch Hamburg hinterher und geschossen und hast du nicht gesehen. Und man hat den gefasst, ne? Bitte? Man hat den gefasst. Zum Schluss, ja, nachdem er die Handgranate gezündet hat und ihm beide Hände abgerissen wurden. Und der... Nochmal zurück zu deiner Geschichte. Also man hat diesen Mann gefasst, die Hände sind abgerissen. Es gab sicher auch ein Gerichtsverfahren, an dem ihr auch beteiligt wart. Ja, das ist ja erst im Februar gewesen dieses Jahr. Ach so, genau, das so schnell geht das ja gar nicht. Du hast recht, natürlich. Nee, ja, also ja, klar. Ja, ja, der liegt wohl auch noch im Haftkrankenhaus. Ja, ja. Mein Gott, was für eine Horrorgeschichte. Eine absolute Horrorgeschichte. Was für eine Horrorgeschichte. Man hat mit nichts zu tun. Und bist du denn heute wieder gesundheitlich einigermaßen fit? Ja, also ich habe furchtbar Glück gehabt. Also ich hatte eine etwas längere Lederjacke an und die Kugel ist also durch die Naht gegangen. Und das hat wohl auch ein bisschen Wucht weggenommen. Und also du kannst wieder laufen? Ich kann wieder laufen und es ist insofern alles okay. Ich meine, psychisch ist es bei uns, sind wir natürlich noch. Na, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus, Markus. Wenn man sowas erlebt hat, da habt ihr nur wirklich um euer Leben gebankt. Da haben wir absolut um unser Leben gebankt. Ja. Das verwindet man ja nicht in 2 Monaten, in 3 Monaten. Nee, also wir sind, wir haben also auch sehr gute Unterstützung da bekommen, auch von der Polizei und die haben uns sehr gute Adressen gegeben. Und wir haben also da jetzt immer wieder Gespräche mit der Opferhilfe und das sind so Psychologen und da kann man einfach auch, was bei mir einfach so ist, ich habe noch nie irgendwelche Ressentiments gehabt, ich gehöre selber einer Minderheit an, warum soll ich irgendwelche Ressentiments gegen andere Minderheiten haben? Und ich habe einfach solche Aggressionen aufgebaut, überhaupt gegen Ausländer, also es ist erstmal völlig... Das war ein Ausländer, der Mann. Ja, klar. Moslem, Ausländer, wohl irgend so ein Radikaler. Aber er muss ja nun hochgradig psychisch gestört gewesen sein. Ne? Das macht das nicht, das vermindert nicht die Dramatik, aber das lässt sich ja wahrscheinlich so erklären. Ne? Ja, also der Mann hat einen irrsinnigen Hass auf alles Deutsche, weil ihm das hier nicht so gelungen ist. Ach so, das war die Ursache. Das war seine Motivation, das weiß man. Das weiß man inzwischen. Ja, der war auch hier auf der Flucht und wurde auch per Haftbefehl gesucht, der Mann. Und so, jetzt hast du gerade erzählt... Und wenn ich mich recht besinne, erinnere ich mich auch an den Fall in Hamburg. Ja, das war ja auch ein Spiegel-TV und was nicht alles. Die Hände sind diesem Mann abgerissen worden durch die Handgranate. Ja. Fühlt man da als Opfer eines solchen Mannes Genugtuung? Nee, Genugtuung, nee, eigentlich nicht. Also als ich da im Krankenhaus lag und so, also da hätte ich da eine Flasche Sekt irgendwo in der Nähe gehabt, ich hätte die geköpft und hätte mich also. Ja, dieser Mann muss ja jetzt unglaublich leiden, hat unglaublich natürlich, gelitten, aber jetzt mit ein bisschen Abstand und wo diese Aggression rauskam, durch die Psychologengespräche, und das war wirklich unglaublich hilfreich, ist auch diese Aggression sehr. Aber meinst du nicht, heute kommen dann trotzdem nicht so Gefühle hoch, na, es geschieht im Recht? Nee. Das nicht? Nee, also ich muss sagen, also ich, na gut, Leid tun ist zu viel gesagt, aber na gut, okay, ich meine, wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, entstehen Wellen, und wenn ich mich mit Gewalt abgebe, dann muss ich damit rechnen, dass irgendwas passiert. Nun wird ja irgendwann, wird es irgendwann ein Gerichtsverfahren geben. Was wäre denn für dich die oder für euch beide nach eurer Auffassung nach die richtige Strafe für diesen Mann? Also ich bin kein Richter, aber ich denke, dass der gut einige, viele Jahre weggeschlossen werden sollte und dann Ausweisung. Also, sehr, sehr schlimme Geschichte, was jedem von uns jeden Tag passieren kann. Ne? Das kann vor allem das Schlimme ist. Schlagartig, du kommst aus einem Supermarkt. Können, nicht nur wir, weil wir schwul sind, sondern einfach... Das hatte der wahrscheinlich gar nicht mitbekommen, ne? Oder? Keine Ahnung, ich meine, mein Freund hat eine lila Jacke und rote Schuhe an. Ja, ich weiß nicht, ob das nun... Ja. Das ist, nee, das ist, glaube ich, nicht. Ich denke, wir machen keinen schwulen Eindruck. Also ist es einfach ein Unglück, ein Zufall, dass es euch nun gerade so getroffen hat. Ne? Jo. Aber auch da wollen wir jetzt froh sein, dass du nicht lebensgefährlich verletzt worden bist. Und ja gut, also die Ärzte haben gesagt, also der Messerstich im Rücken wäre die Lederjacke nicht gewesen, wäre die Klinge nicht von der Rippe abgerutscht, dann wäre der tödlich gewesen. Und dieser Schuss einen halben Zentimeter tiefer wäre der Nervus, aber das ist das der Glück, Ischiasnerv. Das ist das Glück, dass es eben der halbe Zentimeter war, ne? Dass es eben nicht dahin getroffen ist. Du grüßt mir ganz herzlich, dein Freund. Ach, ich? Und wünsche dir von Herzen und euch alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Markus. Okay, ciao Domian. Jetzt habe ich den Dieter hier. Ja. Das war eine schlimme Geschichte gerade, ne, Dieter? Ja, stimmt. Mein Gott, mein Gott. Ja. Erzähl von dir, oder was ist dir passiert, oder hast du irgendwas getan? Ja, ich habe irgendwas getan. Ich bin zur Abwechslung von Täter. Du bist ein Täter. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur Opfer gehört, so. Aber so ein Täter wie die Täter, die bisher da beschrieben wurden, so, dann bin ich nicht. Was hast du gemacht? Ich habe eine Bank überfallen. Wie lange ist das her? So 10 Jahre. Mhm. Nee, länger. Also 85 war es. 85. Ja. Hast du dafür gesessen? Bist du verurteilt worden? Ja. Wie lange? 3 Jahre habe ich gesessen. Also ich habe 4,5 Jahre war das Urteil, 2/3, 3 Jahre. Erzähl mal, wie das damals überhaupt dazu kam, 85. Ja, wir waren so eine Viererklicke, sag ich mal, also 4 junge Männer und ziemlich heftig drauf so, ne, 80er Jahre. Und hatten auch alle schon ziemlich viel Schulden angesammelt durch verschiedene Sachen halt eben, Bankkredite und so weiter. Und ja, irgendwann sind wir dann mal auf die Idee gekommen, noch eine Bank zu überfallen. Wie hoch waren denn deine persönlichen Schulden? Meine Schulden damals, weiß ich gar nicht mehr, so um die 30.000 Mark. Mhm. Das ist natürlich eine Stange Geld, wenn man keine Kohle hat, ist das ja, genau, viel. Ja, und zum Teil waren wir auch arbeitslos, so, ne, also wie gesagt, wir waren 4 Mann, ich glaube 2 Mann hatten damals Arbeit, so. So, dann habt ihr 4 Mann gesagt, oh, wir fahren mal eine Bank, so, ja, unsere genau. Schulden, das klassische Motiv, ne, da sind unsere Schulden schnell los. War das so, wie man das so im Krimi kennt, dass ihr 4 euch dann da hingesetzt habt und richtig geplant habt, wo macht man es am besten und wir beobachten mal? Also lange beobachten oder so brauchten wir nicht so. Wir hatten schon was im Auge, das war bei uns so im Nachbardorf, sag ich mal. Mhm. Und ja, natürlich hat man vorher geschaut, wie kommt man da hin und wie kommt man da wieder weg und wie macht man es so. Mhm. Und ja, letztendlich so, ist vielleicht noch ein bisschen witzig, sind 2 Mann dann da mit dem Fahrrad hingefahren. Mit dem Fahrrad? Mit dem Fahrrad und haben das dann da geregelt. Da war ich allerdings nicht bei und sind dann von da aus auch wieder geflüchtet. Und etwas weiter hat einer mit dem Fluchtfahrzeug gewartet und dann sind die von da aus. Ach, geregelt? Mit geregelt meinst du, die beiden haben mit dem Fahrrad dann hinterher die Bank überfahren? Ja, genau. Warst du einer von den beiden? Nein, da war ich nicht bei. Ich war dann beim 2. Mal dabei. Ach, es gab mehrere Überfälle? Ja, es gab mehrere. Wie viele Überfälle? Insgesamt 4, also 3 gelungene und 1 versuchter. Aha. Du warst dann aber auch mal dabei. Erzähl mal von dem, als du dabei warst. Ja. Wie seid ihr in die Bank eingedrungen? Wir sind da morgens reingegangen, direkt nach, wie sagt man, nach Aufschluss. Ja, auch maskiert? Ja, klar. Ja. Und hattet ihr eine richtige Waffe bei euch? Nein, wir hatten ungeladene Gasknarren dabei, also Magazin und so wohl drin, aber keine Munition, also wir wollten da keinen erschießen. Mhm. Ja gut, wir haben ja gerade den Anruf, vielleicht hast du mitbekommen, von der Frau, die in der Sparkasse arbeitet. Ja, und die hat das ja erzählt. Wie seid ihr denn vorgegangen? Also ihr seid dann zu zweit reingegangen in die Bank? Wir sind zu zweit reingegangen, wir waren maskiert, wir hatten eine Waffe und glücklicherweise für uns oder zufälligerweise standen die beiden Angestellten auch noch direkt nebeneinander und waren gerade irgendwas am Besprechen und da waren so... Ja, wie gesagt, schon ein bisschen länger her. Das waren so ganz normale Schalter mit so kleinen Trennscheiben dazwischen. Habt ihr so auch klassisch geschrien, Überfall? Ja, genau. Wir sind dann da reingekommen und gesagt, Überfall, keiner bewegt sich hier und so weiter. Also kurze, knappe Befehle. Waren denn auch viele Leute, schon Kunden? Nee, wie gesagt, wir waren früh morgens da. Gar niemand war sonst. Und das war so eine kleine Landbank, sag ich mal, in dem Dorf mit 100 Einwohnern oder so. Nee, aber... Und wie viel habt ihr denn da erbeutet? Da haben wir erbeutet 63.000 Mark. 63.000 hatten die schon am frühen Morgen in der kleinen Landbank? Ja, also ich meine, wir haben da schon nachgeguckt, so, also ich sag mal so, wir haben auch einen Tipp gekriegt von jemandem. Ne, so, der sagte, da ist auch ein gutes Objekt. Der damals auch wusste, dass wir die andere Bank davor, dass wir da auch mit drin stehen. Also Unterwelttipp quasi. Ja, genau, Unterwelttipp gekriegt. Und also, der wusste auch, weil da halt eben, das war eine Bauernschaft und da war eine riesige Tankstelle und ein riesiger Gasthof in der Nähe. So. Da wusste man auch, da ist Geld in dieser Bank, auf jeden Fall. 4 Banküberfälle hast du gemacht? Ja, dann kam noch ein dritter hinterher, da war ich nicht dabei. Und also wie gesagt, wir waren am Anfang waren wir 4 Mann und diese eine, von der ich jetzt gerade erzählt habe, die haben wir dann zu zweit gemacht und dann habe ich aber hinterher nicht weiter mitgemacht, aber ich sag mal so zwei von uns, die konnten dann halt eben nicht aufhören. Wie viel Geld habt ihr denn, hast du, reden wir mal von dir, wie viel Geld hast du dadurch bekommen? Dadurch habe ich ja die Hälfte von 63.000, der Tippmacher hat damals auch noch was gekriegt, ich sag mal knapp 30.000 hatte ich. Ja gut, das war jetzt die eine Bank, aber es waren ja noch mehr Bank. Ja, bei der anderen Bank so habe ich direkt von der Beute nichts mehr bekommen, also von der ersten, da war ich auch nur bei der Planung dabei. Achso, dann kriegst du keinen Anteil. Und wie gesagt, zum Schluss, die letzten beiden so, da war ich nicht mehr dabei, weil ich da auch nicht mehr mitmachen wollte und wie gesagt, die beiden so konnten mehr oder wollten mehr oder weniger nicht aufhören, weil sie so, ja ich weiß nicht, es war schon hart. Und ist dann durch die beiden aufgeflogen? Genau, die sind dann irgendwann zum Schluss gepackt worden mal und dann beim letzten Überfall sind die dann gepackt worden und haben dann halt eben auch alles ausgeplaudert. Und dann irgendwann stand bei dir die Polizei vor der Tür? Ja, richtig. Mhm. Denkt man als Bankräuber auch darüber nach, was man so psychisch für einen Schaden anrichtet oder was für Verletzungen? Ja, ich bin gerade im Vorgespräch schon gefragt worden und also ich meine, während der Zeit im Knast so, ich meine, ist für mich jetzt auch schon lange her so, ne? Mhm. Ich bin 89 entlassen worden, also schon über 10 Jahre, dann gewinnt man ja auch einen gewissen Abstand. Und so, ich habe schon drüber nachgedacht, was ich den Leuten da zugefügt habe, die ich da überfallen habe. Und ich habe auch gesehen, welche Angst die haben. Also die haben reagiert wie so... Ja klar, so, logisch, ne? Zack, zack, ging das alles nur, da hat keiner Widerrede geleistet. Aber das ist dir denn erst klar geworden, hinterher im Knast? Vorher, denkt ja, man... Ja, so nachher, also im Nachhinein, auch ein paar Tage nachher so, da rennt man ja nicht gewissenlos durch die Gegend, sag ich mal so. Da kriegt man einen Schreck bei jedem Polizeiwagen, der hinter einem langfährt. Ja. Ne? Dieter, wie beurteilst du heute, nun ist nun sehr viel Zeit vergangen, diese Tat oder diese Taten, die du da gemacht hast? Ja, ich würde es nicht wieder tun. Nee. Ich meine, schon rein von der, wenn man es nachrechnet, rein von der finanziellen Seite lohnt sich nicht. Und auch sonst muss man diese Erfahrung nicht unbedingt machen, sag ich mal. Durch diese Zeit und diese Ereignisse auch Erfahrungen macht, die sonst kein anderer im Leben macht. Was machst du heute vom Beruf? Was ich heute vom Beruf mache, ich bin Koch. Du bist Koch. Also ein ganz normaler, solider Beruf. Ja, ich bin ein anständiger Bürger und zahle meine Steuern. Gehst du da so offen mit um oder wissen das deine Leute in deinem Umfeld? Nein, das wissen nur ganz wenig. Das ist früher noch so und ich erzähle das nicht jedem. Ja. Ne? Umso netter, dass du mich angerufen hast und es mir erzählst und uns allen jetzt erzählt hast. Ja, wie gesagt, also sonst hier ziemlich heftige Geschichten, finde ich so. Also ich habe betont, dass ich so ein Täter nicht bin, manche da beschrieben worden sind. Obwohl natürlich auch nicht gerecht ist, was ich da gemacht habe, ist klar. Und du bereust das und das ist eine Sache, die in weiter Vergangenheit liegt. Bereuen ist so eine Sache. Was ist bereuen? Also nicht bereuen, du bereust es nicht, dass du es gemacht hast. Ja gut, bereue ich es. Da müsste ich nochmal genauer drüber nachdenken. Dann denk nochmal genauer drüber nach. Ich würde es nicht nochmal wieder tun, das kann ich sagen. So, aber ich bereue es. Es ist geschehen und... Wir sind beruhigt, dass du es nicht nochmal machst. Das ist ja schon mal ganz gut. Dieter, alles Gute. Okay. Wiederhören. Ja, tschüss. Bernd, 45 Jahre, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Für den jüngsten Überfall bist du verantwortlich. Bitte? Ja, ich wollte eigentlich schon vor einer Stunde mich in mein Privatgemach zurückgezogen haben und dann sah ich, Domian hat heute das Thema Überfälle und dann hast du mich mit dem Thema überfallen. Na, das ist ja noch, damit kann ich ja gut leben. Ja. Also ich habe immer gedacht, mir passiert sowas nie, weil ich bin als Kaufmann sehr viel in Deutschland, in der Welt unterwegs und ich gebe immer Parolen für mein Umfeld aus, wie man irgendwo Alarmglocken in sich spürt, wenn man in Situationen kommt, die bedrohlich wirken. Mhm, ja, und ich war also mit dem Zug von Frankfurt nach Hamburg unterwegs und habe in Düsseldorf einen Zwischenstopp im November vor anderthalb Jahren eingelegt. Ich hatte vom Aktionshaus auf der Kö erfahren und wollte das aufsuchen und war zu Fuß im strömenden Regen mit Regenschirm ausgerüstet vom Bahnhof zur Kö unterwegs. Ja. Und so ungefähr 5 oder 10 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt auf einer großen Straße, auf einer Kreuzung, sprach mich eine sehr junge, attraktive Frau an und fragte mich nach einer Boutique, nach einer Firma, ich weiß nicht mehr genau, was sie gefragt hat. Auf jeden Fall, was sie sehr geschickt gemacht hatte, es hat Bindfäden geregnet und jetzt waren wir ja plötzlich zu zweit und dann sagte die Frau, lass uns doch in diese Toreinfahrt stellen, damit wir nicht so nass werden. Es war eine Häuserfassade, eine Toreinfahrt, die, wie sie später herausstellte, praktisch zu einem dahinterliegenden Privatparkplatz führte. Ja. Und ich habe dann diese 3 Schritte gemacht und wir standen dann in dieser Toreinfahrt und jetzt, wo sie den Dialog eröffnen wollte, schlägt sie an die Wand und dann entdecke ich so einen roten Knopf, wie man den in Fahrstühlen, in Lastenfahrstühlen wohl hat. Und es schließt sich eine Jalousie und trennt uns von der Straße ab. Das ist ja... Ich war so perplex. Ich weiß gar nicht, was. Ich habe gar nichts gedacht. Ich hatte wirklich einen Blackout. Also warst quasi eingesperrt da jetzt, ich, ne? Ja, also eingesperrt insofern, dass wir von der Straße abgetrennt waren. Ja. Wir standen, ja, über ja. uns war ja dieses Haus und da hinten war ein dunkler Parkplatz. Es war November, es war dunkel, zwischen 17 und 18 Uhr. Ja. So und dann? Währenddessen ich jetzt versuchte, mir einen Reim zu bilden, kamen, währenddessen die Jalousie runterging, dieses Rattern habe ich noch im Kopf, sprangen drei junge Männer aus dem dunklen Parkplatz in diese Toreinfahrt und einer von denen hatte ein Messer, so ein Klappmesser gezückt, mir direkt an die Kehle und im gebrochenen Deutsch, alles was du hast, gib mir. Hattest du viele Wertgegenstände bei dir oder Geld bei dir? Ich hatte, das war noch das Dumme, ich bin vorher im Bahnhof, ich weiß nicht, das hat man auch nicht ermitteln können, in dieser Wechselstube gewesen und habe mit der Eurocard einiges an Bargeld abgehoben, weil 2500 Mark, 500 Mark hatte ich noch. Ja. Ich hatte zwei Portemonnaies dabei. Ich habe sehr viel in den Niederlanden zu tun. Ein Portemonnaie mit deutschem Geld und ein Portemonnaie mit niederländischem Geld. Also du hast denen alles gegeben? Ich habe denen alles gegeben. Du hast das Messer am Hals. Was blieb dir auch anders übrig? Ich werde nie vergessen, mein Blick ging in den dunklen Abendhimmel. Und mir ging so durch den Kopf, das sind die letzten Bilder, die du in diesem Leben siehst. Das war also, dieser Gedanke stand über allem. Verständlicherweise. Wie löste sich denn dann alles auf? Oder wie endete es? Also ich hätte auch nie gedacht, dass ich auch mal stammele. Auf jeden Fall erinnere mich daran, ich habe gestammelt, ich sage, ich habe eine Frau, ich habe zwei Kinder, ihr könnt alles haben, was ich hier habe. Die haben mich wie im Film ausgeraubt, das heißt mit Händen in meinen Taschen. Ich hatte eine Taschenuhr und Ring und was man alles so hat, alles rausgenommen. Und diese junge Frau hat sich dann etwas entfernt und sagt, tut mir leid, aber wir brauchen Geld. Ach, die sagt dann, tut mir leid. So, also sie hat sich irgendwie noch quasi entschuldigt. Wann ging denn dieses Tor dann wieder auf, diese Jalousie? Währenddessen ich ausgeraubt wurde von diesen drei jungen Männern, drückte die Frau wieder auf diese Jalousie und einer dieser Männer hat gesagt, und du bleibst jetzt hier 10 Minuten stehen, regungslos, und wenn du hier rausläufst, wir haben Freunde, die sehen dich und die murksen dich ab. Das in der Situation. Hast du da wirklich 10 Minuten gestanden? Ich habe da nicht 10 Minuten gestanden, aber ich habe, also man hat überhaupt nicht mehr die Fähigkeit, Zeit zu realisieren. Aber du hast eine ganze Weile auf jeden Fall, bist du da stehen geblieben. Ich habe eine Weile da gestanden und dann? Bin ich rausgelaufen und habe dann so in 100, 200 Meter Entfernung diese Leute auch noch gesehen. Und vor mir auf der rechten Seite stand ein Taxi. Da war ein Taxistand. Ich habe sofort diese Tür aufgerissen und habe gesagt, rufen Sie die Kriminalpolizei. Ich bin gerade ausgeraubt worden. Und da habe ich mich so geärgert. Der Mensch hat nicht geschnallt, was ich eigentlich wollte. Ich war sicherlich auch, ich bin jetzt noch wieder erregt, wenn ich an diese Geschichte denke, die schon so lange zurückliegt. Ich hoffe, dass dann irgendwann die Polizei benachrichtigt wurde. Die Polizei ist benachrichtigt worden. Diese Leute waren so schnell. Ich hatte einen Schlüssel vom Schließfach auch, den haben die auch genommen. Und ich nehme an, dass ich 5 oder 10 Minuten später an meinem Schließfach war. Da haben die selbst aus meinem Gepäck alle Wertgegenstände rausgenommen. Und der Hammer war, das habe ich jetzt vergessen, die haben meine Portemonnaies mir auf die Straße geschmissen. Da war meine Kreditkarte noch drin, meine Scheckkarte noch drin. Das hat man aber gefunden hinterher. Das habe ich gefunden. Jetzt machen wir mal. Also nur Bares genommen. Bernd, das war im November 99, sagtest richtig, du gerade, ja, November 99. Hat man die Täter gefasst? Ich war dann beim Erkennungsdienst. Eine Frau habe ich sehr wahrscheinlich erkannt. Man hat mir gesagt, ich habe gesagt, das kann nicht. Die Frau, die sieht, ist hier viel zu jung auf dem Foto. Dann hat man gesagt, das Foto wäre schon 4 Jahre alt. Dann ist das erneuert worden. Dann habe ich das neue Foto zu sehen bekommen. Wir sind ein bisschen Zeitdruck. Hat man die Täter gefasst? Das weiß ich nicht. Das ist weißt mir du heute bis nicht heute gesagt. Nicht klar. Nein, das ist heute nicht klar. Ich wollte nur sagen, wie schnell man eigentlich auch absolut. Als absolut. Realistischer denkender Mensch in eine solche Situation kommt. Auch wenn man denkt, wie du gerade sagtest, mir passiert das nicht. Ich bin immer vorsichtig, ne? Ich gebe Acht und ich tappe auch nicht in solche Fallen rein mit der Frau und so, und dennoch passiert es. Aber du bist gesund, das ist immer das Wichtigste, ne? Gott sei Dank. Also absolut, wie gesagt, ja. Ich werde diesen Blick in den Himmel und ich freue mich immer, wenn ich in den Himmel jetzt sehe, nie vergessen. Ich habe gedacht, das sind die letzten Bilder. Den Blick in den dunklen Abendhimmel von Düsseldorf. Ja. Alles Gute, Bernd. Ja, du mir. Tschüss. In der Technik, heute Nacht Markus Liebetanz. Morgen haben wir wieder eine freie, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt, mit mir. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen und wir sind wie immer auch morgen ab 0 Uhr wieder erreichbar unter der bekannten Telefonnummer 0800 567 8111. Ich wünsche eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage ciao, bis morgen.